ganze Welt ist nur ein Hospital, wo Menschen von unzählbar großer Zahl und auch die Kinder in der Wegen an Krankheit hart darniederliegen. Den einen quälet in der Brust ein hitziges Fieber böser Lust, der andere lieget krank an eigener Ehre hässlichem Gestank. Den dritten zehrt die Geldsucht ab und stürzt ihn vor der Zeit ins Grab. Der erste Fall hat jedermann beflecket und mit dem Sündenaussatz angesteckt. Ach, dieses Gift durchwühlt auch meine Glieder. Wo find ich armer Artenei? Wer stehet mir in meinem Elend bei? Wer ist mein Arzt? Wer hilft mir wieder?